Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge von Lose to Win. Der Podcast, in dem du hören wirst, wozu verlieren gut ist und warum du dabei immer gewinnst. In dieser Folge wirst du erfahren, wieso es so wichtig ist, sich in der Bringschuld erst einmal in Ruhe zurückzulehnen. Schön, dass du wieder dabei bist bei Lose to Win, denn du kannst es auch. Verlieren, um zu gewinnen. Viel Freude beim Reinhören und bleiben. Von der Ruhe und der Bringschuld. Wir schreiben das Jahr 2007. Ich bin mit einer guten Bekannten auf dem Weg nach Berlin. Beide haben wir geschäftlich in der Hauptstadt zu tun und so freue ich mich über ihr Angebot, mich in ihrem Auto mitzunehmen. Der schwere Touareg fährt uns sicher in einem zügigen Tempo über die AWUS in Richtung Stadtkern. Ich liebe dieses Gefühl, in Berlin angekommen zu sein. Menschen um Menschen, Autos, Sehenswürdigkeiten und alles wuselt so um einen herum. Ich war bis jetzt immer nur mit dem Zug nach Berlin gefahren und in der Stadt dann mit dem Taxi unterwegs. Ich wäre heillos überfordert mit dem Straßenverkehr und all den Autos und Menschen und Radfahrern. Umso glücklicher bin ich, dass ich ein ruhiger Beifahrer bin und somit den Ausblick ins schöne Berlin genießen darf. Wir kommen an eine große Kreuzung und stehen auf einer dreispurigen Straße. Autos von vorne, links und rechts warten auf ihr Fahrsignal. Unsere Ampel springt auf grün. Wir rollen in die Mitte der Kreuzung, wollen nach links abbiegen und das Auto geht aus. Kein Mucks mehr macht dieses Riesenschiff. Ich sehe aus den Augenwinkeln all die Autos, die fahren dürfen, auf uns zukommen. Und wir bewegen uns nicht einen Meter von der Stelle. Du, sage ich zu meiner Bekannten, was machen wir denn jetzt? Wir können doch nicht hier stehen bleiben. Und ich verstehe fast mein eigenes Wort nicht mehr, denn es hupen um uns herum bestimmt 5 oder 10 Autos. Ich sehe Menschen in ihnen wild gestikulieren, brüllen und mit den Armen fuchteln. Meine Hände werden feucht und ich bemerke, wie unangenehm und peinlich mir diese Situation ist. Wir müssen jetzt mal was machen, platzt es panisch aus mir heraus. Meine Bekannte lehnt sich in ihrem Sitz zurück, nimmt sich eine Zigarette aus der Schachtel und zündet sie sich in aller Ruhe würdevoll an. Die hupen alle und wir stehen hier auf einer Hauptverkehrsstraße? In Seelenruhe schaut sie mich an, nimmt einen tiefen Zug an ihrer Zigarette und sagt, willst du jetzt ein 2-Tonnen-Auto von der Kreuzung schieben? Und zieht, indes sie es sagt, eine Augenbraue hoch. Aber wir können doch hier nicht einfach stehen bleiben, sage ich zu ihr. Doch, entgegnet sie mir. Ich weiß ja, dass der Touareg gleich wieder anspringt und bis er das tut, warten wir einfach mal ab. Die dritte Ampelphase ist um. Wir stehen noch immer in Berlin auf einer Hauptverkehrsstraße auf einer Kreuzung. Ich weiß nicht, wie viele Autos gehupt haben, wie viele Menschen uns bepöbelt und angeschrien haben. Was ich aber noch gut erinnern kann, war meine Hilflosigkeit ob dieser Situation. Meine Bekannte hat das einzig Richtige getan in diesem Moment. Sie hat Ruhe bewahrt. Denn es kam so, wie sie es sagte. Nach einer gefühlten Ewigkeit für mich, die wahrscheinlich nur 5 Minuten waren, sprang der Touareg wieder an und brachte uns verlässlich ans Ziel. Auch heute denke ich noch gern an diese Geschichte zurück und erzähle sie meinen Klienten. Warum? Weil wir Menschen so oft in Situationen kommen, in denen wir denken, sofort handeln zu müssen, so wie ich damals in Berlin. Wie oft zum Beispiel lässt du dein Handy, obwohl du es hörst, in der Tasche einfach mal klingeln? Wie oft schaust du nicht beim ersten Ping auf dein Mobiltelefon? Mir fällt das Wort Bringschuld in diesem Kontext ein. Was ist das, diese Bringschuld? Und wozu ist es für uns wichtig, sehr oft schnell reagieren zu wollen? Wer erkennt sich nicht wieder in einer Diskussion oder in einem Streitgespräch, sofort ein gutes Argument haben zu wollen und in Windeseile auf eine Aktion mit einer Reaktion kontern zu wollen. Was würde denn passieren? Wir würden uns gerade in einer solch aufgeladenen Situation würdevoll zurücklehnen, wie meine Bekannte im Tuareg, und einfach mal abwarten. Gerade in einer Diskussion wollen wir oft mit Nachdruck unseren Standpunkt vertreten. Und oft, wenn wir mal ehrlich sind, sind unsere Argumente eher konfrontativ als konstruktiv. Wenn wir gerade eben in einer solchen Situation dem anderen für seine Meinung, Anregung oder Kritik danken würden, uns jedoch Zeit zum Wirken lassen erbitten? Wären unsere Diskussionen dann weniger hitzig? Vielleicht weniger negativ aufgeladen? Auf meiner Homepage werdet ihr den Satz finden: Ich kann nicht ändern, was Sie fühlen, aber ich kann Ihnen helfen, den Lauf der Dinge zu ändern. Deswegen erzähle ich diese Berlin-Geschichte so gern meinen Klienten, weil sie bildlich genau das darstellen. Ich fühlte mich hilflos im Tuareg, war beschämt ob der Situation und wollte so dringend eine Lösung für diese missliche Lage finden. Ich hätte nichts, aber auch gar nichts an dieser Situation ändern können und meine Bekannte brachte es mit ihrer Ruhe, die sie walten ließ, wunderbar auf den Punkt. Du kannst an der Situation nichts ändern, aber an deinem Blick darauf. Marc Aurel sagte einmal, die Welt ist das, was deine Gedanken daraus machen. Wenn auch du einmal in eine Situation gelangst, in der du denkst, sofort handeln zu müssen, argumentieren zu müssen, dich wehren zu müssen oder eine Lösung finden zu müssen, denk an die Situation auf der stark befahrenen Straße in Berlin. Lehn dich zurück, blende aus und frage dich, ob du tatsächlich gerade etwas an ihr ändern kannst. Ob eine schnelle, vielleicht kopflose, durch Emotionen geleitete Entscheidung gerade das Richtige ist. Oder ob du dir die Zeit nehmen darfst, erst einmal wirken zu lassen, zu sortieren und die Ruhe zu bewahren. Denn wir alle wissen ja, in der Ruhe liegt bekanntlich die Kraft. Meine Lieben, wieder einmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Und es gibt eine kleine Änderung, und zwar hat sich meine E-Mail-Adresse geändert. Jene lautet jetzt dianaweber@hardlightsloosetowin.de zu der gleichnamigen Homepage www.hardlightsloosetowin.de. Also eine kleine Neuerung auch auf der Homepage zu finden. Ich freue mich natürlich wieder über Anregungen von euch, Kritik, Lob, Ideen, Geschichten von euch, die ich auch gerne bei Lose to Win unterbringe. Denn jede Lose-to-Win-Geschichte sollte für alle hörbar sein, damit jeder für sich vielleicht eine kleine Stütze bekommen kann. Und ich freue mich auf den nächsten Podcast in den nächsten 2 Wochen. Übrigens, noch ganz wichtig, ihr findet mich jetzt auch bei iTunes und bitte weitersagen. Bis dahin, bleibt gesund und passt gut auf euch auf.